Erster, sei nicht stolz auf morgen. Du weißt nicht, was der Tag bringt. Zweiter, lass andere über dich sprechen. Lobe dich nicht selbst. Rasse 3. Ein Stein ist schwer. Sand ist auch schwer. Der Ärger eines Narren ist noch schwerer. Vierte, Wut ist stark. Zorn ist sehr groß. Aber Eifersucht ist noch stärker. Fünfter, offene Kritik ist besser. Sie ist besser als versteckte Liebe. Sechste, Wunden von einem Freund sind gut gemeint. Küsse von einem Feind sind schlecht. Siebter, wer satt ist, mag keinen Honig. Wer Hunger hat, findet alles gut. Achter, ein Vogel fliegt aus seinem Nest. Ein Mann verlässt sein Zuhause. Neuntes, Öl und Weihrauch machen das Herz froh. Ein Freund ist aber noch besser. Zehnter, verlass deine Freunde nicht. Geh nicht zum Bruder, wenn du Sorgen hast. Ein Nachbar ist besser als ein Bruder, der weit weg ist. Elfter, sei klug, mein Sohn. Mach mich froh. Dann kann ich gut antworten. Zwölfter, ein kluger Mensch sieht Gefahr. Er versteckt sich. Dumme Menschen gehen weiter und leiden. Dreizehnter, nimm ihm seine Kleidung. Er hat für einen Fremden gebürgt. Er muss dafür bezahlen. Vierzehnter, wenn jemand seinen Nachbarn morgens laut grüßt, ist das wie ein Fluch. Fünfzehnter, ein tropfendes Dach im Regen. Eine streitsüchtige Frau. Beide sind gleich. Sechzehnter, wer sie aufhalten will, kann es nicht. Es ist wie Wind fangen oder Öl halten. Siebzehnter, Eisen macht Eisen scharf. So macht ein Mann den anderen besser. Achtzehnter, wer einen Feigenbaum pflegt, isst seine Früchte. Wer seinem Herrn dient, bekommt Ehre. Neunzehnter, ein Gesicht im Wasser spiegelt ein Gesicht. So ist das Herz eines Menschen zum anderen. Zwanzigster, die Unterwelt ist nie voll. Die Augen der Menschen sind auch nie satt. Einundzwanzigster, Silber wird im Tiegel geprüft. Gold wird im Ofen geprüft. Ein Mann wird nach seinem Ruf beurteilt. 22. Auch wenn du einen Narren zerstampfst. Seine Dummheit bleibt bei ihm. 23. Achte gut auf deine Schafe. Kümmere dich um deine Herden. 24. Reichtum bleibt nicht für immer. Eine Krone bleibt auch nicht ewig. 25. Wenn das alte Gras weg ist und neues Gras wächst. Wenn die Kräuter vom Berg gesammelt sind. 26. Dann hast du Lämmer für Kleidung. Du hast Böcke, um Land zu kaufen. 27. Du hast genug Ziegenmilch zum Essen. Für dein Haus und für deine Mägde.